So Leute, jetzt sind wir auf Sendung. Lasst doch mal was von euch hören. So, noch eine kurze Information für Leute, die uns zuhören. In diesem Zelt befinden sich momentan ungefähr 18.000 Leute. Und es können noch mehr werden. Ich hoffe, es kommen noch einige. Jetzt mit Sven eine Stunde. We'll be right back. Club Night. Mit Sven W., DJ Duck und Thorsten Fenzlau. Yeah! 18.000 Leute. Club Night. Heute live aus Sicht vom Hessentag. Are you ready? 25.000 Leute. We'll be right back. Are you ready? Eisfrei Club 9. $20,000. Sven Feeth. Klappnacht. So, ich lege jetzt noch eine auf und dann ist der Duck dran. Es war obergeil. Yeah. La Esperanza. Are you ready? Erbarmen, die Hesse kommen! We'll be right back. So, ich sag dann mal tschüss, Leute. Yeah, ihr wart super geil. Jetzt kommt der Duck dran. HR3 Klappner. desire. Dance, take it higher. Describe the feeling you get. Your inside is much hotter, I bet. Your arms become lighter. You breathe. Thank you. von Thorsten Zenzlau. Thank you. Duck. I want you. I miss the win. Hessentag in Licht, 28.000 Leute im Bierzelt. bei Club Night. The sound ceased. On with the program. Ladies and gentlemen, you will experience sound and motion while we're going into the future and back to the music. May I present you Styles. James Brown is dead. Schon lange nicht mehr gehört, ne? We'll be right back. seid ihr noch da? Immer noch live auf dem Sender. Hier in Licht auf dem Hessentag. Es gab ein bisschen Probleme wegen dem Lärm. Aber die hessische Staatskanzlei hat uns Open End zugesagt. Vielen Dank und danke für das Verständnis der Anwohner hier in Licht. Ist ja nur heute Abend. Thank you. I don't want to be. Mutter, Esther, Abi, Hütter. Be my lover.

las Islas Canarias. Live aus Licht, noch 10 Minuten Übertragung und wir haben Open End. Arm in mir. So, der Duck ist jetzt gleich dran und ich komme später nochmal.